Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie heute Der verweigerte Eid, Karl Barth und die nationalsozialistische Kirchenpolitik von Sven Waske. Am 20. August 1934 erließ der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Bernhard Rust, ein Gesetz, das von allen Beamten einen persönlichen Treueid auf den Führer forderte. Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen. So wahr mir Gott helfe. Karl Barth, Professor für evangelische Theologie an der Universität Bonn, verweigert den Eid in dieser Form. Anfang November 1934 teilt er dem Universitätsrektor mit: Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler treu und gehorsam sein, soweit ich es als evangelischer Christ verantworten kann. An seinen Freund Hans von Soden schreibt Karl Barth anschließend: Ich bin nicht den Weg einfacher Verweigerungen gegangen, sondern habe meinen Vorbehalt angemeldet, weil ich es für richtig halte, dass dem nationalsozialistischen Staate das zugemutet wird. Setzt er mich wegen dieser Klausel nicht ab, dann dokumentiert er, dass das mit dem totalen Staat so schlimm nicht gemeint sei. Setzt er mich ab, dann dokumentiert er, auch diese Klarstellung könnte ja dankenswert sein, dass er eben doch antichristlich verstanden werden will. Am 26. November 1934 erhielt Karl Barth ein Telegramm aus dem Berliner Reichskultusministerium. Er wurde von seinem Amt als ordentlicher Professor an der Universität Bonn suspendiert. In Berlin hatte man Barths Provokation verstanden. Hinter den Kulissen des Reichskultusministeriums war, wie sich später herausstellen sollte, maßgeblich ein Kollege Barths aus der Theologie an dieser Amtsenthebung beteiligt, der Göttinger Theologieprofessor Emanuel Hirsch. Der Eid auf den Führer Adolf Hitler wurde zum Auftakt im Kampf um das Verhältnis NS-Staat und evangelische Kirche. Ein persönlicher Kampf zwischen dem völkischen Theologen Emanuel Hirsch und dem dialektischen Theologen Karl Barth. Ein innerkirchlicher Kampf um die Machtverteilung zwischen deutschen Christen und bekennender Kirche. Ein Kampf, der letztlich zur Spaltung des deutschen Protestantismus führte und bis in die 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts nachwirkte. Karl Barth war 1930 an die Evangelisch-Theologische Fakultät in Bonn berufen worden. Obwohl bereits seit 1928 immer wieder über die Berufung des Schweizer Theologen diskutiert worden war, hatten einige Professoren an der Bonner Universität eine Professur für den Vertreter der dialektischen Theologie verzögert. Denn diese neue Richtung in der evangelischen Theologie gab von vornherein zu erkennen, dass sie für den nationalen Protestantismus aus der Kaiserzeit wenig Sympathien hatte. Schließlich war es Karl Barth dann doch gelungen, einen Lehrstuhl in Bonn zu bekommen. Er hatte sich damit auch gegen seinen Kollegen Emanuel Hirsch durchgesetzt, der kein Freund der dialektischen Theologie Karl Barths war. Heinrich Assel, Professor für evangelische Theologie an der Universität Koblenz-Landau. Das Kuriose ist, dass Hirsch und Barth eigentlich zunächst als Kollegen begannen. Anfang der 20er Jahre wurden sie etwa zum selben Zeitpunkt nach Göttingen berufen. Dann erkannten sie sehr schnell, dass der jeweils andere von beträchtlichem Kaliber war. Und aus dieser Kollegenschaft wurde Konkurrenz. Und dann wurde aus der Konkurrenz Ende der 20er Jahre verbunden mit der zunehmenden Radikalisierung in Deutschland Gegnerschaft. Die Gegnerschaft zwischen den beiden Theologen speiste sich aus zwei Quellen. Zur persönlichen Konkurrenz trat der Streit über das Verhältnis von Staat und Kirche. In dieser Frage mussten die evangelischen Kirchen nach dem Ende des Krieges 1918 und dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches eine neue Positionsbestimmung vornehmen. Jörg Haustein, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Bonn. Das ist für den deutschen Protestantismus ungefähr ein Ereignis gewesen wie das napoleonische Zeitalter für die katholische Kirche, wo sie sozusagen alle ihre Macht, alle ihren politischen Einfluss auch verloren hat. Die Theologie und auch die Kirchen haben bis dahin im Deutschen Reich sozusagen ein ausgesprochen privilegiertes Dasein gehabt. Der Protestantismus galt als die Religion des Deutschen Reiches, sozusagen der liberale Protestantismus, der den einzelnen Gläubigen, auch den Theologen, ein großes Spektrum an Lehr- und Denkmöglichkeiten bot. Das war sozusagen das Lebensgefühl des wilhelminischen Kaiserreiches, wenn man so will. konservative Katholiken, Sozialisten, das waren so diejenigen, die dann fast eher am Rand gestanden haben. Und das Ganze bricht 1918 eben völlig in sich zusammen. Die traditionellen staatskirchlichen Strukturen waren nun weggebrochen. Der Landesherr war nicht mehr gleichzeitig Kirchenoberhaupt. Die kirchliche Verwaltung war nicht mehr automatisch Teil der öffentlichen Verwaltung. Mit dem Verlust des Kaisers hatten die evangelischen Christen nicht nur ihr staatliches Oberhaupt, sondern auch das Oberhaupt der evangelischen Kirchen in Deutschland verloren. Man war plötzlich auf sich selbst gestellt. Und darauf war der Protestantismus in Deutschland nicht vorbereitet. Im August 1919 wurde dann durch den 137. Artikel der Weimarer Reichsverfassung festgelegt: Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig, innerhalb der Schranken des für alle geltenden Rechts. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. Im Vergleich zur Kaiserzeit war das eine Trennung von Staat und Kirche. Jedoch in besonderer Weise, wie sie auch durch das Grundgesetz der späteren Bundesrepublik übernommen wurde und bis heute in Deutschland gilt. Den Kirchen wurde der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zugebilligt. Sie dürfen eigene Steuern von ihren Mitgliedern erheben. Der konfessionelle Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an den allgemeinbildenden Schulen und die Existenz theologischer Fakultäten an den staatlichen Universitäten wird zugesichert. Doch dieses besondere Verhältnis der Trennung von Staat und Kirche und der bleibenden Beziehungen zwischen Staat und Kirche musste inhaltlich ausgestaltet werden. In den Jahren der Weimarer Republik wurde dazu eine Vielzahl von Entwürfen diskutiert. Mit dem Beginn der NS-Herrschaft 1933 kommt dann auch noch das Verhältnis der evangelischen Kirchen zur nationalsozialistischen Obrigkeit hinzu. Vor allem zwei Konzepte konkurrieren nun in der evangelischen Kirche miteinander. Sie lassen sich mit den Namen Karl Barth und Emanuel Hirsch verbinden. Heinrich Assel? Hirschs Konzept war dasjenige, letztendlich eine Rückkehr zur Staatskirche. Nicht mehr zur alten Staatskirche mit dem Monarchen als obersten Rechtsträger der Kirche, sondern mit dem Führer. Barths Konzept war dasjenige einer selbstständigen Kirche, die dem Staat auch selbstständig gegenübersteht. Letztendlich das Konzept einer selbstständigen Bekenntniskirche, die nicht nur in ihren religiösen Formen, sondern auch in ihren Rechtsformen aus eigenständigen Quellen lebt. Die Ermordung des Stabschefs der SA, Ernst Röhm, am 30. Juni 1934, die Liquidierung der SA-Führung und anderer politischer Gegner und der Tod des Reichspräsidenten von Hindenburg am 2. August 1934 setzten dann in Deutschland eine politische Dynamik frei, die Karl Barth bereits aufmerksam verfolgt. Unmittelbar nach dem Tod von Hindenburgs lässt der Reichswehrminister und Oberbefehlshaber die gesamte Wehrmacht auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler vereidigen. Nur einige Tage später beschließt die Nationalsynode der Deutschen Evangelischen Kirche ein Diensteidgesetz. Die Nationalsynode legt am 9. August 1934 fest: Die Geistlichen haben folgenden Diensteid zu leisten. Ich schwöre einen Eid zu Gott, dem Allwissenden und Heiligen, dass ich als berufener Diener im Amt der Verkündigung sowohl in meinem gegenwärtigen wie in jedem anderen geistlichen Amte, so wie es einem Diener des Evangeliums in der Deutschen Evangelischen Kirche geziemt, dem Führer des deutschen Volkes und Staates Adolf Hitler treu und gehorsam sein und für das deutsche Volk mit jedem Opfer und jedem Dienst, der einem deutschen evangelischen Manne gebührt, mich einsetzen werde. Hirschs Handschrift in diesem kirchlichen Diensteid sei bis in den Wortlaut zu erkennen, so der Koblenzer Forscher Heinrich Assel. Für die Mitautorschaft Hirschs am Treueidgesetz sprechen auch die Anstrengungen, die Hirsch unternahm, um den Treueid für die Pfarrer akzeptabel zu machen. Die staatlichen Beamten werden erst 11 Tage später zum persönlichen Eid auf den Führer verpflichtet. Bernhard Rust, Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, erlässt im August 1934 das Gesetz über ihre Vereidigung auf Adolf Hitler. Barth sah, dass der Treueid eine völlig neue politische und theologische Situation schuf. Er war ein persönlicher Eid auf Adolf Hitler, aber er war nicht vergleichbar mit dem alten persönlichen Eid auf den Kaiser. Die Person des Führers war in einer ganz einzigartigen Weise mit ungeteilter Herrschaftsvollmacht ausgestattet. Und in dieser Situation sagte Barth, ich kann auf diese Person des Führers keinen Eid schwören, der vorbehaltlos ist. Das war eine Provokation. Karl Barth beanspruchte für sich und für jeden anderen evangelischen Christen, den Treueid auf Adolf Hitler mit einem Vorbehalt zu belegen, soweit ich es verantworten kann. Barths Gegenspieler Emanuel Hirsch hingegen fordert einen vorbehaltlosen Gehorsam gegenüber dem Führer. Denn diese Staatsform mit dem souveränen politischen Führer war für Hirsch die genuin deutsche Staatsform. Seine persönlichen theologischen Ideale schienen sich mit den Zielen der nationalsozialistischen Kirchenpolitik in weiten Teilen zu decken. Wie umstritten die NS-Kirchenpolitik und die Position Hirschs aber innerhalb der evangelischen Landeskirchen war, das war schon im Herbst 1933 deutlich. Am 6. September hatte die preußische Landeskirche, die größte im Deutschen Reich, nach dem staatlichen Vorbild den sogenannten Arierparagraphen beschlossen. Evangelische Pfarrer und Kirchenbeamte mussten nun einen Arier-Nachweis erbringen. Bei einer jüdischen Abstammung wurden sie aus ihren Ämtern entlassen. Der evangelische Pfarrer Martin Niemöller gründete daraufhin den Pfarrernotbund. Die Übernahme des staatlichen Arier-Paragraphen durch die deutsch-christliche Kirchenleitung widersprach aus seiner Sicht der Heiligen Schrift und seinem Bekenntnis. Martin Niemöller folgten über 7000 Pfarrer in den Pfarrernotbund, der zu einer der wichtigsten Keimzellen der bekennenden Kirche wurde. Die nationalsozialistische Kirchenpolitik und die innerkirchliche Gruppe der deutschen Christen steuerte bereits seit Juli 1933 auf eine nationalsozialistisch geprägte Reichskirche zu. Auch in den Reihen der 28 Landeskirchen war die NSDAP und das politische Ziel einer Reichskirche teilweise sehr populär, erklärt der Bonner Theologe Jörg Haustein. Sie sahen in der ungeliebten Demokratie die Sozialdemokraten und die Katholiken wechselseitig an der Macht und sahen jetzt neben der Deutschnationalen Volkspartei, die normalerweise von Protestanten gewählt wurde, jetzt eine moderne, neue fortschrittliche Partei, das war die NSDAP, die war ja nicht reaktionär, sondern die war enorm fortschrittlich mit dem, was sie sagte und wie sie sich auch nach außen gerierte. Also nicht so eine Adelsklique oder sowas wie bei den Konservativen, sondern bürgerliche Leute auch. Und die sagten jetzt, also wir stehen auf dem Boden des positiven Christentums. Und da sagten weder die Kommunisten noch die Sozialdemokraten und das Zentrum sagte halt, wir sind katholisch. Und das ist etwas, was auf die Protestanten Eindruck gemacht hat. Und deswegen sind sie zu Scharen zur NSDAP übergelaufen, nicht wegen des Führers. Doch auf der anderen Seite formierte sich immer deutlicher die bekennende Kirche. Sie wuchs aus einer Gemeinde- und Pastorenbewegung und war von Anfang an geprägt von der dialektischen Theologie Barths. Doch nicht nur reformierte und unierte Kreise, sondern auch lutherische Christen schlossen sich der bekennenden Kirche an. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, also die Lutheraner waren für die Nazis und die Reformierten waren dagegen. Das ist so ein Mythos, der so ein bisschen auch nach dem Krieg so ein bisschen aufgebaut worden ist. Also das lässt sich konfessionell nicht so eindeutig trennen, wie das die Geschichtsschreibung manchmal so ein bisschen versucht hat. Dies war letztlich eine der Stärken der bekennenden Kirche, dass sie über die innerevangelischen Konfessionsgrenzen hinweg an der Unabhängigkeit der Kirche vom Staat festhielt und die alleinige Bindung an die Heilige Schrift und das christliche Bekenntnis forderte. Dies wurde im Mai 1934 auf der ersten Synode der bekennenden Kirche in Barmen festgelegt. In 6 Punkten, jeweils mit These und Verwerfung, legten die gewählten Vertreter lutherischer, reformierter und unierter Gemeinden die Barmer theologische Erklärung ab. Entworfen hatte diese Erklärung maßgeblich der Bonner Karl Barth. Von seiner Analyse des NS-Staats sind die Verwerfungen der Barmer theologischen Erklärung geprägt. Und das ist das große historische Verdienst von Barth, egal wie man zu seiner Theologie stehen mag, dass der als einer der wenigen klar gesehen hat, hier passiert etwas sehr Negatives und das auch artikuliert hat. Ende Oktober 1934 versammelte sich die bekennende Kirche ein zweites Mal zu einer reichsweiten Bekenntnissynode. In Berlin-Dahlem besiegelten sie endgültig die Trennung von den deutsch-christlichen Kirchenleitungen in einigen Landeskirchen. Es entstand eine eigene Kirchenleitung der bekennenden Kirche gemeinsam mit den sogenannten intakten Landeskirchen Bayern, Hannover und Württemberg. Doch dieser innerevangelische Zusammenschluss sollte nicht lang halten. Während Karl Barth im Herbst und Winter 1934 in Bonn um seinen Lehrstuhl kämpfte, begannen die Flügelkämpfe innerhalb der bekennenden Kirche. Auch Emanuel Hirsch steht Ende 1934 vor dem Scherbenhaufen seiner Kirchenpolitik. Eine evangelische Reichskirche als Teil des nationalsozialistischen Staates ist in unerreichbare Ferne gerückt. Doch Hirschs Kampf für den Treueid auf Hitler und gegen seinen Intimfeind Barth geht weiter. Denn noch stand eine Entscheidung im Bonner Fall Barth aus. Man muss sich vor Augen halten, dass das Verfahren gegen Barth in einer außerordentlichen Entscheidungssituation zustande kam. Es stand im November, Dezember 1934 auf des Messers Schneide, wohin sich die deutsche evangelische Kirche entwickeln würde. Das Verfahren gegen Barth hatte deshalb von Anfang an nie nur beamtenrechtliche Aspekte, sondern immer auch politische Aspekte. Es war im Grunde genommen ein politischer Prozess. Einen entscheidenden Rückschlag erlitt Emanuel Hirsch in den ersten Dezemberwochen. Barth hatte in den Tagen seit seiner Suspendierung eine neue Strategie verfolgt. Wenn die Kirchenleitung seinen Vorbehalt im Treueid auf den Führer als kirchliche Eidlehre übernehme, dann könne er seinen persönlichen Vorbehalt zurückziehen. Einen ersten Teilerfolg kann Barth verbuchen, als die vorläufige Kirchenleitung der bekennenden Kirche in einem, zwar noch als Privatbrief gekennzeichneten Dokument erklärt: Der unter Anrufung Gottes dem Führer Adolf Hitler geleistete Eid gibt der Treue und Gehorsamsverpflichtung den Ernst der Verantwortung vor Gott und damit ihre rechte Begründung. Er schließt durch seine Berufung auf Gott ein Tun aus, das wieder das in der Heiligen Schrift bezeugte Gebot Gottes ist. Bereits wenige Tage später wird diese Lehre zu einer grundsätzlichen kirchlichen Erklärung. Doch Emanuel Hirsch gibt seinen Kampf noch nicht auf. Am Donnerstag, dem 20. Dezember 1934, wird das Dienststrafverfahren gegen Karl Barth eröffnet. Hirsch tritt persönlich nicht in Erscheinung, doch er zieht im Hintergrund die Fäden. Heinrich Assel? Es war ihm möglich, diesen Prozess zu beeinflussen, weil einer seiner Schüler, Eugen Mattia, Referent für die theologischen Fakultäten im Reichserziehungsministerium war. Mattiat versorgte Hirsch ständig in seiner Funktion als Referent mit den neuesten Informationen zum Fall Barth. Und er hat eigentlich die entscheidenden Gutachten für die Strategie des Prozesses am 22. Dezember 1934 verfasst. Der Angeschuldigte wird mit Dienstentlassung bestraft. Als Unterstützung wird ihm die Hälfte des erdienten Ruhegehaltes auf ein Jahr bewilligt. Wissenschaftsminister Rust versetzte den Schweizer Karl Barth genau eine Woche später in den Ruhestand, im Alter von 49 Jahren. Man muss sich zwar immer wieder vor Augen halten, dass Barth das Revisionsverfahren gewann. Gleichwohl waren seine politischen Spielräume eingeschränkt. Leider auch deshalb, weil die deutschen Kirchen sich wohl mehrheitlich von Barth distanzierten. 4 Tage nach Barths Versetzung in den Ruhestand erhielt der dialektische Theologe einen Ruf auf einen theologischen Lehrstuhl an die Universität seiner Heimatstadt Basel. Der Kampf um das Verhältnis von nationalsozialistischem Staat und evangelischer Kirche in Deutschland ging auch nach Barths Weggang in die Schweiz weiter. Erst in den Kriegsjahren 1941 bis 1943 gelang eine mühsame Annäherung innerhalb der zerstrittenen evangelischen Kirche. Der württembergische Landesbischof Wurm hatte die Initiative ergriffen und damit indirekt die Grundlage für die spätere Neuordnung in der Nachkriegszeit geschaffen. Für Emanuel Hirsch änderte sich nach 1945 wenig, wie für die vielen anderen Theologen, die mit dem Naziregime kollaboriert hatten. Der evangelische Theologe Barth lehrte als Professor an der Universität seiner Geburtsstadt Basel auch nach 1945 bis zu seiner Emeritierung. Der Bonner Treueidprozess hat dabei seine Spuren hinterlassen. Bei einem Radiovortrag zum Thema Freiheit brachte Barth dies 1960 zur Sprache. Es ist mit der Freiheit wie mit dem Glauben oder wie mit der Liebe, wie mit dem Frieden oder mit der Freude. Es gibt Freiheit nur, wo sie und indem sie gelebt wird. Da kommt sie mit der Unwiderstehlichkeit der Morgenröte, aber auch nur da. Man kann wohl von ihr reden, aber genau genommen doch nur, indem sie in der unmissverständlichen Sprache freier Gedanken, Worte und Taten freier Menschen für sich selbst spricht. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie Der verweigerte Eid, Karl Barth und die nationalsozialistische Kirchenpolitik. Eine Sendung von Sven Waske, Die Redaktion hatte Rüdiger Achenbach.